1. Jahweh erschien Abraham bei den Terebinthen Mamres, als dieser zur heißesten Tageszeit am Eingang seines Zeltes saß. 2. Als Abraham aufblickt, bemerkte drei Männer, die vor ihm standen, lief ihnen vom Zelteingang entgegen und vernet sich tief bis zum Boden. 3. Dann sagte, mein Herr, wenn ich nade in deinen Augen gefunden habe, bitte ich dich, nicht in deinem Diener vorübersugehen. 4. Man soll etwas Wasser bringen, damit ich die Fass was chen kont. Danach ruht ich unter dem Baum aus 5. ICH word uket was zu essen bringen, damit a uke starkt, danet konta weitesien, den aside ja bei urum diner vor beige kommen. Sie antworteten, 2. Why du gesartest? 6. Abraham alti ins zelt zu siren sagt, nimm schnell dre mass feins mel, nietes un back kuchen. 7. Danach lief Abraham zu den Rinden, wollte ein Zartis und Schons Jungs Kalbe us und Gabis einem Diener, der sich bilti, des zu zubereiten. 8. Anschließend brachte Dick Milch, sus Milch und das zubereitet Kalben setzte es ihnen vor, selbst bediente sie unter dem Baum, warend sie assen. 9. Dann fragten sie in, wo ist dein Frau Sara? Antwortet, sie ist drinnen im Zelt. 10. Einer von ihnen sagt, nachstes Jahr die Zeitwerd ich wieder zu dir kommen und dann wird dein Frau Sara einen Sohn haben. Sara horcht im Zelteingang, der sich hinter dem Sprecher befand. 11. Abraham und Sara waren jedoch alt und hochbetagt, so dass Sara nicht mehr in der Lage war, keine zu bekommen. 12. Sara lacht innerlichen Dacht, sollte ich, nachdem ich alt geworden bin, noch ein kind empfangen konnen, zumal mein Mann ebenfalls alt ist. 13. Die sprach Jahweh zu Abraham, warum lacht Sara und denkt, sollte ich wirklich noch gebaren konnen, nachdem ich alt geworden bin? 14. Ist für Jahweh irgendetwas unmöglich? Nachstes Jahr die Zeitwerd ich wieder zu dir kommen, und Sara wird einen Sohn haben. 15. Sara lunit und sagt, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtet sich. Aber erwidert, doch, du hast gelacht. 16. Danach brachen die Männer von dort auf und blickten auf Sodom hinab, Abraham begleitet sie zu Verabschieden. 17. Die sprach Jahweh, sollte ich vor Abraham geheim halten, was ich tun word. 18. Obwohl doch von Abraham ein großes und mächtiges Volk entstehen und durch ihn Volker der Erde gesegnet werden sollen? 19. Den ich habe in Erwald, damit er seinen Kindern und seinem Haus nach im Befehlt, den Weg Jahwehs einzuhalten, in dem sie recht und gerechtig geht üben, damit Jahweh und Abraham erfüllt, was auf ihm verheißen hat. 20. Die sprach Jahweh, die Klage über Sodom und Gomorrah ist groß, und ihr Sünde ist äußerst schwerwiegend. 21. Die Schaldwerd ich hinabsteigen, zu sehen, ob sie tatsächlich so gehandelt haben, why die Bericht, die mich erregt haben, es besagen, oder ob es nicht so ist, ich will es genau wissen. 22. Die Männer wanten sich von dort abien jingen in Richtung Sodom, warend Abraham noch vor Jahweh stehen blieb. 23. Abraham trat nahe und fragte, willst du wirklich die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen vernichten? 24. Vielleicht gibt es 50 Unschuldig in der Stadt. Wirst du sie auch vernichten und den Ort nicht viel mehr am der 50 Unschuldigen willen beschonen, die sich dort befinden? 25. Das sei fern von dir, so etwas zu tun, dass du unschuldig und schuldig zugleich totest und der unschuldig wie der schuldig behandelt wird. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerechtig geht üben? 26. Jahweh antwortet, wenn ich in Sodom 50 unschuldig in der Stadt find, wird ich am Eiretwillen den ganzen Ort verschonen. 27. Abraham began ernüt und sagt, Ach, Herr! Ich habe es gewahrt, zu dir zu reden, obwohl ich ne storben osche bin. 28. Vielleicht sind es fünf wenn ich als 50 unschuldig, wirst du wegen dieser fünf die ganze Stadt vernichten? Antwortet, ICH word SIE nicht vernichten, when ICH fun fund wirzig darin find. 29. Abraham sprach ernu zu ihm, wie legt finden sich no. Wirzig darin. Antwortet, ICH word es nicht tun em der wirzig willen. 30. Dan sagte, ach, Herr, SEI nicht zornig, das ICH noch weiterried. Wie legt finden sich ne dreißig darin. Antwortet, ICH word es nicht tun, when ICH dreißig darin find. 31. Sagt, ach, Herr, ICH habe es gewahrt, zu dir zu reden, wie legt finden sich ne zwanzig darin. Antwortet, ICH word SIE nicht vernichten em der zwanzig willen. 32. Dan sagte, ach, Herr, SEI nicht zornig, when ICH ne noch diocese ein mal read, wie legt finden sich ne zen darin. Antwortet, ICH word SIE nicht vernichten em der zen willen. 33. Nachdem Jahwe das gesprach mit Abraham bindet hat, jing von dort weg, Abraham aberkurti in seinen Ort zurück.